am nächsten seinem Herzen, wenn sie arm waren. Seul roi, de qui le pauvre ait gardé la mémoire. Der einzige König lebt bis heute bei den Armen. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 15. Der Tod. Hörspielbearbeitung Wolfgang Beck. Es spielten Henri, Peter Reusse, Marie de Medici, Marianne Wünscher, Roni, Winfried Wagner, Don Inigio, Walter Kainz, Mornay, Dieter Wien, Damoniak, Lothar Schellhorn. Ferner wirkten mit Heinz Behrens, Günter Polensen, Karl-Heinz Weiß, Helmut Helsdorf, Hans Maikowski, Lothar Dimke und viele andere. Der Erzähler war Gary Wolf. Musik Thilo Müller-Medeck. Dramaturgie Ludwig Achtel. Schnitt Margot Etzold. Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Hannelore Solter. Regie Fritz Göhler. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1971.